ein Ding, zieh deine Stirne zur Kraus. Weine den Kummer und weine den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Weine den Kummer und weine den Schmerz, ja, dann ist das Leben ein Scherz. Das Trinken, das soll man nicht lassen, das Trinken regiert doch die Welt. Man soll auch den Menschen nicht hassen, der stets seine Lage bestellt. Ob Bier oder Wein, ob Champagner, nur lasst uns beim Trinken nicht dran. Es trank den Champagner schon mancher und kann ihn nachher nicht bezahlen. Trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Brüderlein, trink, zieh deine Stirne so kraus. Weine den Kummer und weine den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Weine den Kummer und weine den Schmerz, ja, dann ist das Leben ein Scherz. Gehen wir mal rüber zum Schmied seine Frau. Gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber zum Schmied. Der Schmied, der hat zwei Töchterlein, die möchten so gerne verheiratet sein. Gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber.